being outside your wisdom and stretching the truth. I was Eeyore Lavender, but never for you. You had to toil and sit in, the sun bronzed your skin. They burned all the alabaster till the ash choked the wind. They say it's the longest light to ever have shone. You say it's the longest light that nobody knows. You say it's the longest light, and I still taste the smoke. Now only the grateful remember the sleep in the stone. With all of your grace and thunder, the roll and the boom. I was the cloak and dagger that snuck into you. And we have but one life finger that's pointing it out. And that would be the longest night and chill bane to bone. That would be the longest night to sleep here alone. That would be the longest night, and I think you'd be warmer closer to me. Ihr hört den Sunday Service. In der zweiten Stunde gibt es natürlich hier wie immer die Konzerttipps. Was läuft die kommende Woche in Hamburg in den Clubs? Ich habe so ein paar Sachen für euch rausgesucht. Keine Garantie auf Vollständigkeit. Ich gehe da schon manchmal so ein bisschen nach, ich will mal sagen, Geschmack. Nicht immer, aber naja, zur Hälfte vielleicht. Und ja, eben ging's los mit Nathaniel Rateliff, ein Künstler, der sehr ruhige Musik macht, die direkt ins Ohr geht und eigentlich so richtig klassische Wintersongs in petto hat. Er spielt live am Dienstag im Molotow, Nathaniel Rateliff, am 3. Februar. Am gleichen Tag sind The Godfathers zu Gast im Hafenklang, so eine ja, Ikonenband aus, ich glaube aus England kommen sie, feiern 30-jähriges Jubiläum. Ich habe leider nichts von der Band zu Hause auf Platte und deshalb leider auch kein Hörbeispiel für euch, aber wer die Godfathers kennt, dann hat er wahrscheinlich schon ein Ticket für das Konzert im Hafenklang am Dienstag. Im Vorprogramm sind die Hamburger Boy Division zu sehen. Dann im Mojo Club geht es ein bisschen kommerzieller zu mit Jessie Ware, die wir hier hören mit Say You Love Me. As though we run me down.

Das war Emily Jane White mit ihrem Song My Beloved. Sie hat bisher 4 Alben veröffentlicht. Bloodlines, also Blood-Lines, ist ihr aktuelles vor gut einem Jahr erschienen. Und daraus auch der eben gerade gehörte Song. Emily Jane White spielt am Mittwoch, den 4.2. auf Kampnagel, präsentiert dort wunderschöne, düstere, ja, Folk-Balladen, muss man fast sagen. Und das ist der Konzerttipp der Woche Nummer 1 an dieser Stelle vom Sunday Service. Hier nochmal rein in das letzte Album von Emily Jane White. Hier kommt ihr Song Thoroughbred. Jane White mit Thoroughbred. Die Dame aus San Francisco spielt live am Mittwoch, den 4. Februar auf Kampnagel. Und das ist Konzerttipp der Woche vom Sunday Service, der erste an dieser Stelle. Wir kommen zu Donnerstag. Am Donnerstag gibt es 2 Konzerttipps, die auch nicht schlecht klingen, wie ich finde. Zum einen spielt Philip Selway im Knust. Philip Selway kennt ihr alle als Schlagzeuger von Radiohead. Er macht, wie viele andere Radiohead-Mitglieder, auch Solo nebenbei noch Projekte, hat schon 2 Platten veröffentlicht, soweit ich das zumindest weiß. Von seinem ersten Familiar hier sein Song By Some Miracle. 1, 2, 3, 4. As I cave in hold it back. I'm crawling back again. There's a black dog down in the basement. It's barking at my Also der Radiohead-Schlagzeuger Solo Philip Selway hörten wir mit By Some Miracle. Er spielt live am Donnerstag, den 5.2. im Knust. Im Vorprogramm ist die Band Eves zu sehen. Ebenfalls Donnerstag gibt's im Molotow ein großes Live-Spektakel mit der Fat White Family. Die Boys und Girls kommen aus London, haben auch vor gut einem Jahr mit Champagne Holocaust ihr Debütalbum veröffentlicht. Und hier sind sie zu hören mit Auto Neutron. Thank you. Otto Neutron, das war die Fat White Family. Sie werden oft mit den frühen Nick Cave and the Bad Seeds oder auch mit Gun Club oder auch mit Birthday Party verglichen. Vor allem live sollen sie ziemlich spannend sein. Ihr könnt sie live erleben am Donnerstag, den 5. Februar im Molotow. Am Freitag dann sind The Kooks zu Gast in der Stadt und haben gerade erst im Herbst, glaube ich, mit Listen eine neue Platte veröffentlicht, die ja, wie immer, relativ poppig geworden ist, ganz klar. Die sind ziemlich erfolgreich und spielen doch tatsächlich in der Sporthalle, was mich ziemlich erstaunt, aber mein Gott, warum nicht? Hier kommen die Kooks mit It Was London. Das waren The Kooks, It Was London. Auf dem neues Album Listen gibt es auch so ein paar R&B-Einflüsse. Und ihr könnt den Jungs gerne zujubeln. Am Freitag, den 6. Februar, könnt ihr das machen in der Sporthalle. Ob sie das wirklich vollkriegen oder ob die halb abgehängt wird, das weiß ich nicht. Und ich bin wirklich erstaunt, dass solche Musik hierzulande dann doch so erfolgreich ist. Aber egal. Eine Konzertabsage, und zwar Andy Burrows sollte am Samstag im Molotow spielen. Die Tour von ihm wurde komplett abgesagt in Deutschland und in Polen. Keine Ahnung warum, vielleicht zu wenig Konzertkarten im Vorverkauf losgeworden. Anyway, Andy Burrows also fällt aus am Samstag. Am Sonntag dann spielt die Wiener Band Wanda im Molotow. Das Konzert schon seit Wochen ausverkauft. Auch so ein Phänomen, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, aber egal. Molotow ist auch nicht so groß, da passen nicht viele Leute rein. Das kann schon mal schnell passieren. Am gleichen Tag spielen Bondage Fairies aus Schweden im Hafenklang. Die hören wir hier mit Satan, You and Me. Satan, You and Me sangen gerade eben die Bondage Fairies aus Schweden. Könnt ihr live erleben, das Ganze am Samstag spielen sie im Hafenklang. Nächsten Montag noch drei Tipps für euch. Der erste ohne, leider Klangbeispiel, und zwar Sterling Roswell, Mitglied ehemals von Spaceman 3, spielt in der Astra-Stube nächsten Montag. Und die kanadische Band Always tritt auf im Molotow. Und hier kommt so ein bisschen der Sommerhit des letzten Jahres. Archie, Marry Me von Always. Großartiger, zeitloser, ja fast schon Lo-Fi-artiger Pop hier von Always, die Band mit zwei Vs geschrieben, also A-L-V-A-Y-S. Das war Archie, Marry Me, das Ganze vom gleichnamigen Debütalbum und die Band kommt aus Toronto, aus Kanada und wenn man sich diese Platte so anhört, dann fällt der Rest so ein bisschen ab natürlich, weil dieser Song gerade eben einfach so übersommerlich gut ist, aber auch der Rest des Albums ist eigentlich gar nicht schlecht, wie wir gerade nochmal hören werden mit dem Song Atop a Cake und Always spielen am nächsten Montag, den 9.2. im Molotow. Auch dies hier ist Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Wow. 1A Tweepop hier mit Always Atop a Cake hörten wir von der kanadischen Band. Ihr könnt sie live erleben nächsten Montag, den 9. Februar im Molotow in kleiner, gemütlicher, kuscheligen Atmosphäre. Etwas größer geht's zu bei Alt J. Die Band aus England hat ja gerade erst vor kurzem mit ihrem Album This Is All Yours ihr zweites Album veröffentlicht. Es kommt nicht ganz ran, bei weitem nicht ran an ihr Debütalbum An Awesome Wave, welches ja wirklich eine großartige Welle damals losgetreten hat. Trotzdem ist die Band ziemlich erfolgreich und spielt in der Sporthalle. Man höre und staune. Ich meine, die Musik ist nicht kommerziell, trotzdem scheint das viele Leute zu begeistern. Eigentlich auch nicht verkehrt, denke ich mal. Hier kommen Alt J mit Blood Flood Number 2. If you're willing to wait for the love of your life, please wait by the line. And you know dispersive prisms rainbow, but my native optimism isn't broken by the light. The idea of life without company fell suddenly. He crashed through the ceiling on me and pinned me to the pine. A layer upon layer of hope and doubt, crushed bones to oil in time. Are you a pusher or are you a puller? I pull the weight towards me, and I like the zest of a lemon looking forward. Unless I have a woman pushing me. Canopy of red milk wheat passed over the blue. A 5-hour flock, not one dive down to tell you the truth. As night falls, Aquilia crows and whispers on his last wing. So abundant are we, left alone I shall be, but to wait if phone never ring. Are you a pusher or are you a puller? I pull the weight towards me, and I like the zest of a lemon looking. Unless I have a woman pushing me. Are you a pusher or are you a puller? We can hold hands for 50 minutes in the sauna. We can hold hands for a pool length underwater. I can push and pull. You're willing to wait for the love of your life. Please wait by the line. Das waren Alt J. Die spielen nächsten Montag den 9.2. in der Sporthalle. Ob das funktioniert mit solcher Musik in solcher Umgebung, wage ich zu bezweifeln. Aber ja, egal. Alle hinrennen, ne? Ganz klar. Ja, das war's soweit mit den Konzerttipps hier vom Sunday Service. Weiter geht's mit Combine Harvester, eine Band um den Engländer Marlon McNeil, der aber inzwischen in Basel in der Schweiz ansässig ist und die im Herbst mit Briggs eine neue Platte veröffentlicht haben. Der Song, der jetzt kommt, Brothers and Sisters, geht über 8 Minuten. Entspannt euch, lehnt euch zurück und viel Spaß mit dieser Mischung aus Drones und Noise und Krautrock.